Maintenant, je voudrais parler d'une autre Stück. Und jetzt möchte ich über ein anderes Stück sprechen. Qui a été produite par la Hessische Rundfunk. Das der Hessische Rundfunk produziert hat. Et dont je vais vous passer un exemple. Und davon möchte ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt vorführen. Mais d'abord le concept. Si Aber zuerst das Konzept. C'est moi. C'est vous. Jetzt, 1982. Jetzt oder wahrscheinlich ist hier mein Alltag in der Verwirrung der Orte und Augenblicke. Für den Hessischen Rundfunk 1:45. Neben der Tatsache, wie im vorigen Hörspiel meine Kompositionen hier der 70er Jahre zu verwenden, besteht das Thema aus der Überlappung der Orte, welche alle in Jetztzeit aufgenommen wurden, die ihrerseits durch das Artefakt der Komposition an Schärfe verliert. Das Tonmaterial wurde in Frankfurt eingesammelt. Der Markt, der Flusshafen, die Druckerei der Frankfurter Allgemeinen, die Korridore des Funkhauses, die Kantine und so weiter. Dieses Material nahm ich mit nach Paris. Dort machte ich die Schneidearbeit und dort erfolgten die Kommentare beim Abhören aus den Lautsprechern meines Studios. Daraus ergibt sich ein Übergang zwischen dem typischen Lautsprecherton und dem Echtton, den die Bandgeräte abspielen, wodurch der Zuhörer erneut nach Frankfurt befördert wird. Das Spiel mit dem Ort und der Zeit verläuft nach der Formel von Apuleius im Goldesel. Eine Geschichte begegnet einer anderen Geschichte, innerhalb derer eine Geschichte noch einer Geschichte begegnet und so fort. Was zur Folge hat, dass man nicht mehr recht weiß, wer was macht und wer wer ist. Dies ist eine andere Art, die Autobiografie zu verwenden, nämlich als Medium, das heißt eine labyrinthische Art, die Informationen weiterzuleiten. L'exemple que nous allons entendre maintenant, dieses Beispiel, was wir jetzt hören werden, tout au début du Hörspiel, de jetzt, steht ganz zu Anfang von diesem Hörspiel jetzt. C'est la situation première. Und hier geht es um die erste Situation, qui consiste en une conversation téléphonique, die aus einem Telefongespräch besteht, entre le rédacteur, Telefongespräch zwischen dem Redakteur, et, qui est à Frankfurt, et moi qui sich in suis Frankfurt à Paris, befindet, und mir, der sich in Paris befindet. Le rédacteur était en train de tester, der Redakteur war gerade dabei, l'enregistrement, die Aufnahme zu testen, et je me suis servi de ce test ich pour faire diesen Test une espèce de symphonie benutzt, sur le rien. Um eine Art Symphonie über ein Nichts zu machen. Mais aussi une présentation qui mettait dans l'esprit de ist aber auch gleichzeitig eine Präsentation, die einen in den Geist dieses Hörspiels versetzen sollte. C'est-à-dire on est maintenant. Das heißt, wir befinden uns jetzt. On est maintenant dans une situation wir befinden uns de, jetzt in einer maintenant. Situation, jetzt zu sein. Et donc on joue avec cette situation. Und mit dieser Situation spielen wir also. Et cet extrait représente aussi le générique de dieser Ausschnitt ist auch gleichzeitig der Vorspann für diese Sendung. Nummer 4. Ja, sag doch mal was. Pipapo. Ich höre sehr schlecht. Pipapo. Sehr weit. Pipapo. Pipapo, Pipapo, das ist sehr weit. Pipapo, Pipapo, das ist sehr weit. On trouve beaucoup dans ce Hörspiel de moments où wir finden in diesem Hörspiel sehr viele Augenblicke. L'enregistrement, la prise de son joue un rôle considérable. Tonaufnahme eine sehr bedeutende Rolle spielt. Où il y a aussi un échange entre les, wo es auch einen Austausch gibt zwischen les techniciens qui prennent le son, den Technikern, die den Ton aufnehmen, et moi qui prend mir, aussi le son avec ebenfalls den Ton aufnimmt, mes appareils, mit meinen Geräten. Et donc il y a aussi un jeu entre les deux qualités. Da gibt es auch ein Spiel zwischen diesen verschiedenen Qualitäten. Qualité du son technique. Qualität des technischen Tones. Et une qualité du son. Der Qualität eines un peu spécial comme etwas besonderen Tones, wie le compositeur prend pas le son comme un technicien. Denn der Komponist nimmt nicht den Ton auf wie ein Techniker. C'est pas une reconnaissance de qualité ou une critique quelconque. Das ist nicht quelconque. Eine Kenntnis der Qualität oder eine Kritik. C'est simplement un fait. Nur eine Tatsache. C'est que pour moi la prise de son. Für mich ist die Tonaufnahme. C'est le premier acte de composition. Die erste Handlung bei der Komposition. À mon avis, le compositeur qui enregistre. Ist der Komponist, der den Ton aufnimmt. Se met dans cette action. Der Komponist, der den Ton selber aufnimmt, versetzt sich in die Situation. D'être dans une situation de composition. In einer kompositionellen Situation. De même le montage, le fait de faire soi-même le montage. Gilt für den Montage, wenn er selbst die Montage vornimmt. On réfléchit à ce que l'on fait. Überlegt er, was er macht. Et on est aussi dans un acte de composition. Befindet sich also somit auch in einer kompositorischen Handlung. Jusqu'à la fin du processus de création. Des kreativen Prozesses.